Wir waren das Monstrum, das war so mehr der Rast, der hat kleine Jungs umgebracht, ein armes Schwein, Metzger, Gesell war das mit 18 Jahren so, hat er dann glaube ich auch aufgegessen oder was, ich weiß nicht, also der wurde so absolut kannibalisch. Das geht ja nicht, kann das nicht mit dir durchschnitten. Also, ich weiß bis heute, ich finde es wurde so terrorisiert, diese arme, das war wirklich so ein armer, fast schon, wenn man sagt Arbeiter, aber so ein Mann, als Metzger gesehen, Fürsorge, ein Waisenkind, adoptiert worden von so ganz ausbeuterischen kleinen Metzgers und so, und der hatte dann seine Not auf dem Jahrmarkt, diese Knaben da geführt und hat sich in irgendeiner Höhle, wurde auch verfilmt und so. Ich will aber jetzt nicht abschweifen. Es war so ein ganz armes Schwein vom Triebschicksal her, von der, also der wurde direkt und auch klassenmäßig und der wurde zum Monstrum schlechthin, wurde dann auch sozusagen auch in dem Sinne bei der Narkose, das lief das dann als so, der wollte sich dann kastrieren lassen, nachdem er da im Knast vollkommen Verständnis los dann da sozusagen verwahrt worden ist, ja, also keinerlei, der ist nicht etwa in die Psychiatrie gebracht worden, sondern wurde im Knast, stoppt aber nicht der Psychiatrie, ne? Kann schon sein, jedenfalls war es seine einzige Chance, durch Kastration rauszukommen. Und verblüffenderweise, Kastrationen sind ja an sich Routine-Sache, ist er nicht mehr als der Narkose erwartet, an diesem einzelnen Eingriff gestorben. Ja, alle fanden es natürlich wunderbar, dass der endlich verreckt ist, weil die hatten sowieso, die Volksrufen hatten sowieso schon während des Prozesses ungemaßregelt vom Richter schon Lynchjustiz eigentlich gefordert und das war so ein spektakulärer Fall und den hat auch solche Sachen und hat die Meinung auch sehr gut behandelt in der Konkret, ja, und daran auch, also da merkst du, dass die eben durchaus keine abgehobene, theoretisierende Bildungsbürger war, sondern dass sie versucht hat, die soziale Realität, natürlich bei dem Stück Bambule, die Rebellion in so einem Mädchenfürsorgeheim oder wie man das nun heute nennen würde, und viele andere Stellen, wo sie immer quasi die Segmente und die Schichten in der Arbeiterbevölkerung und im Subproletariat, würde man sagen, untersucht hat und versucht auch die praktischen Möglichkeiten der Rebellion hin und auch der Selbsterkenntnis, des Bewusstseins hin abzuklopfen und da auch in der Praxis bestimmte Einsichten für die Linke auszuarbeiten und darzustellen, ja, dass sie versucht hat, eben zu überbrücken. Also insofern gehört sie, ich sage das mal ganz grob schon, zu den edelsten, zu den besten Teilen jener Linken in diesen trostlosen Jahrzehnten, die sich eben nicht bloß damit begnügt haben, jetzt die Demokratie einzuklagen und Frieden und keine Atombewaffnung, sondern die sich versucht haben, in einer Zeit, wo das wird auch von Brückner sehr gut geschildert, der denselben Blick wie die Meinung hat, nach dem Proletariat zu gucken, der Zuständigkeit, im Aggregatzustand sozusagen der Stummen, der dem stummen Zwang der Verhältnisse, der Ausbeutungsverhältnisse, unterworfenen Menschen zu gucken und was da für Möglichkeiten drin sind, der bewusst werden. Das war also eine großartige Leistung, das muss ich sozusagen wirklich nachtragen, ja. Und das würdigt Brückner auch. Insofern ist er auch voll, also wie soll ich sagen, solidarisch ist nicht das richtige Wort dafür, aber es ist selbstverständlich, dass er sie da als eine Genossin auch vorstellt, die das Anliegen hatte, wieder zu einer proletarischen Revolution zu kommen. Das ist für ihn ganz selbstverständlich. Nicht das Ob oder das, sondern das Wie. Ja? Was hat sie oder was haben wir desgleichen, auch andere, die dann später in der RAF landeten, ich erinnere mal an Raspe und so, was haben die tatsächlich da was für Anstrengungen gemacht? Die müssen überhaupt erstmal gewürdigt werden, diesen vernagelten Zuständen. Ja? Was hätten wir denn damals gemacht, also diese Frage? Was hätten wir denn mit den damaligen Möglichkeiten gekriegt, damit angefangen, um uns in diese Richtung wieder uns vorzuarbeiten? Und wenn man das erstmal würdigt mit so einem historischen Blick der Möglichkeiten, ja, und dann kann man aber auch die Verstellungen, und das, da kommt ja an bestimmte Grenzen auch ran, diese Verstellungen, diese Verschiebungen, zum Beispiel eben, du hast das Stichwort auch nochmal gegeben, Springer-Konzern, erstmal als solches, da gab es Sachen, was Bachmann, Neil Blumans da auf diesem Vietnam-Kongress, das ist natürlich wieder nicht mit eingriff, was er da von sich gibt, das sind natürlich wieder diese alten antijüdischen Stereotypen, die dann da sich untermischen konnten. Oder so eine Unterströmung, eine Motivierung, die immer auch da ist, in diesen Überdeterminationen, die dann durchschlafen konnten. Aber auch andere, die eben das versucht haben, auf ein Bewusstsein eben zu bringen, wo das nicht in so antisemitoide Verschwörungssachen, Sprenger vergiftet aus 1000 Düsen und so ist dann die Bildlichkeit bei Bachmann hier rumhand. Ein hohes Ansehen der Studentenbewegung hat aufgrund seiner Kritik an dem Schah-Regime in Persien, das eine wirkliche Waffe war, kann ich bestätigen für uns Schüler und sowas damals. Da hatte man endlich mal ein Rohtaschenbuch in der Hand, mit dem konntest du auf der Straße mit den wildgewordenen Spießern und sowas und den Faradiba-Schwärmerinnen und diesen ganzen Leuten, konntest du da einfach argumentieren. Du konntest Schüler von 16 Jahren, du konntest einfach damit argumentieren, auch an der Schule, im Unterricht oder so, ja.